Gut. Guten Tag, Solmaz ist mein Name. Ich bin hier als Assistenzärztin tätig und würde ich mit Ihnen gerne das Anamnesegespräch führen. Vor dem Gespräch möchte ich ein paar persönliche Fragen stellen. Ist das für Sie in Ordnung? Ja. Wie heißen Sie? Ich heiße Gisela Brockmann. Gisela Brockmann. Könnten Sie bitte Ihren Vornamen und Nachnamen buchstabieren? Ja, Gisela mit G-I-S-E-L-A, Ja. Gisela. Ja. Und der Nachname Brockmann, B-R-O-C-K-M-A-N. Mit zwei N. Ja. Okay. Frau Brockmann, wie alt sind Sie? Ich bin 68 Jahre. 68 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Am 18. März 1953. 53. Wie groß sind Sie? 1,66 Meter. Und wie schwer sind Sie? 67 Kilo. 67 Kilo. Frau Brocksmann, spreche ich richtig Ihren Namen aus? Brockmann, ist richtig, ja. Brockmann, ja. Was für Beschwerden haben Sie? Ja, ich habe so seit, na, ich gucke auf die Uhr, seit circa 4 Stunden habe ich sehr starke Kopfschmerzen. So Kopfschmerzen. starken Kopfschmerzen habe ich noch nie gehabt. Sind diese Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Ja, die kamen schon ziemlich plötzlich, aber sie wurden Plötzlich. jetzt im Laufe der letzten Stunden immer stärker. Stärker. Und sind die Schmerzen immer da oder gehen sie auch wieder weg? Nee, die sind eigentlich immer da. Das ist, Immer da. das drückt so, als ob etwas aus dem Kopf raus will. Ja, okay. Und wo tut es am stärksten weh? Ja, so im Hinterkopf hier hinten, aber auch es geht so auch bis vorne hin. Also ist Vorne hin. eigentlich überall im Kopf. Überall. Beidseitig. Ja. Sie haben erwähnt, dass Sie Druckschmerzen haben. Könnten Sie mehr beschreiben, diese Schmerzen? Ja, ich habe den Eindruck nicht, dass es von außen drückt, so, sondern dass es raus will aus dem Kopf. Von Raus, ja. raus. Wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Oh, da würde ich schon sagen, 9 bis 10. 9 bis 10. Aber das klingt sehr stark. Ja. Soll ich Ihnen Schmerzmittel geben oder halten Sie? Ich habe schon Schmerzmittel genommen. Zuerst eine Paracetamol, als Ja. anfing, und danach da noch mal eine Ibuprofen 400. Aber es hat nichts geholfen. Nicht geholfen. Ja, okay. Und strahlt der Schmerz in andere Körperteile aus? Nee. So ein bisschen hier hinten in den Nacken, Hinterkopf so ein bisschen, aber nee, woanders hin nicht. Nee. Ja, okay. Haben Sie auch Nackensteifigkeit? Ja, es tut mir so weh, ich kann es nicht gut bewegen, aber ja, so richtig nackensteif nicht. Aber ich möchte den Kopf gar nicht gut bewegen, weil es dann manchmal fürchte ich, dass es noch mehr wehtut. Ja, okay. Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen außer Bewegung? Ich bin vielleicht jetzt, in den letzten Minuten höre ich hier, das ist ziemlich laut gewesen, als ich hierher fuhr, sehr lärmempfindlich. Ja, okay. Aber ich kann auch, seitdem ich die Schmerzen habe, auch nicht so richtig schauen. Ich sehe etwas verschwommen. Ja, Sie verschwommen. Ja. Ja, viele Mal Sind denn Augenflimmern oder so? Ne, flimmern nicht so sehr, aber es ist halt nicht so klar. Es ist so, wie wenn ich etwas durch eine schlechte Scheibe sehe, durch eine dreckige Scheibe. Okay. Haben Sie auch Fieber? Nein, Fieber habe ich nicht. Okay. Ich habe mich sonst bis vorhin sehr wohl gefühlt, aber wie gesagt, so vor 4 Stunden, da begannen diese Kopfschmerzen. Haben Sie auch früher ähnliche Beschwerden gehabt? Ja, ich habe mal Kopfschmerzen, aber das ist selten. Ich nehme Selten. auch ganz selten eine Schmerztablette sonst. Okay. Das kenne ich so nicht. Diese Kopfschmerzen kenne ich nicht. Okay. Haben Sie auch schon das Bewusstsein verloren? Nee, aber mir ist ziemlich schwindelig und mir ist auch übel und ich habe auch dreimal erbrochen. Dreimal erbrochen. Wie sieht das Erbrochen aus? Das war so schleimig, etwas grünlich, aber nee, Nicht Blut. nicht auffällig. War nicht dunkel, auch kein Blut oder so. Nee. Okay. Wird Ihnen schwarz vor den Augen? Ja, wie gesagt, ich sehe eher so alles verschwommen, als ob ich irgendwie durch ein dreckiges, schmutziges Glas schaue. So. Ich Okay. Das nicht genau. Kann sie nicht so scharf jetzt sehen. Okay. Sind Ihnen auch Kribbelgefühl oder irgendwelche Lähmungen oder Taubheitsgefühl aufgefallen? Nee, aber wie gesagt, mir ist schwindelig. Ich möchte mich nicht groß bewegen. Ich bleibe lieber sitzen. Ja, immer sitzen. Haben Sie auch Brustschmerzen? Nee. Nein. Haben Sie Husten? Nein, nein. Bekommen Sie Atemnot? Nee, nein. Haben Sie Probleme auf dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Nein, das war bisher alles in Ordnung. Da war ich auch schon zu einer Vorsorgeuntersuchung, zu einer Darmspiegelung vor 2 Jahren. Da Ja, war alles gut. alles gut. Ja, okay. Das ist sehr gut. Ich möchte ein paar Fragen über Ihre Vorgeschichte stellen. Ja. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Ja, ich habe seit einigen Jahren, so 10 Jahren, habe ich hohen Blutdruck. Haben Sie regelmäßig Ihren Blutdruck gemessen? Den habe ich jetzt heute nicht gemessen, aber ich nehme dafür auch Medikamente ein. Welche Medikamente? Ja, ich habe hier einen Zettel mit. Da steht drauf, Bisoprolol, Ja. Wie 5 viel Milligramm? steht dahinter, 5. Davon nehme ich morgens eine und abends eine. Ja. Und? Und dann steht hier noch Ramipril 5, auch morgens eine, abends eine. Und ein, oh, das kann ich nicht gut lesen, da steht drauf Hydrochlorothiazid. Hydrochlorothiazid, ja, wie viel Milligramm? 25 morgens eine. Okay. Ist Ihre Hypertonie mit Medikamentos gut eingestellt? Wissen Sie? Ja, ich gehe so ein bis zweimal im Jahr zum Hausarzt und der misst den Blutdruck und der sagte mir das letzte Mal, ah, der ist so ein bisschen hoch. Ja. Ich sollte jetzt eigentlich schon wieder zur Kontrolle kommen, aber das habe ich nicht gemacht und ich messe nicht gerne selber den Blutdruck. Okay, ich verstehe Sie. Haben Sie noch andere Erkrankungen? Ja, ich muss häufiger zum Augenarzt. Der Augenarzt sagt, ich hätte einen grünen Star. Grünenstar, ja. Dann Seit nehme wann? ich zweimal am Tag Tropfen. Tropfen. Aber die habe ich, jetzt nicht mit, das kann ich Ihnen nicht sagen. Okay, kein Problem. Seit wann haben Sie Grünerstar? Ja, das ist noch nicht so lange, vielleicht 5 Jahre. 5 Jahre, okay. Hatten Sie noch andere Erkrankungen? Nee, ich fühle mich sonst eigentlich ganz gut. Sind Sie schon einmal operiert worden? Ja, ich bin als Kind habe ich mal Blinddarmoperation gehabt, kann ich Ihnen aber nicht genau sagen, wann. Und ich hatte eine Gallenoperation wegen Gallensteinen. Das war vor 6 Jahren. Vor 6 Jahren. Ja. Sind diese beiden Operationen komplikationlos verlaufen? Da war alles gut, habe ich. Ja, okay. Sehr gut. Ich möchte ein paar Fragen über Ihre Lebensgewohnheiten wissen. Ja. Rauchen Sie, Frau Broxmann? Nein, ich habe noch nie geraucht. Nicht geraucht, okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, so einmal in der Woche, da treffe ich mich mit einer Nachbarin abends, da trinken wir mal ein Glas Wein, aber mehr nicht. Okay. Das ist nicht viel. Die nächste Frage ist eine Routinefrage. Haben Sie Erfahrung mit Drogen? Nein. Nein. Drogen kenne ich nicht. Frau Broxmann, haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten? Ich habe bisher immer alles vertragen. Ich kann alles essen. Die Medikamente, die ich bisher bekommen habe, habe ich auch vertragen. Ja, gut. Nein, nee, das ist alles gut. Sind Ihre Eltern gesund? Meine Eltern leben beide nicht mehr. Die sind, der Vater ist gestorben, glaube ich, da war er 75. Da hatte er einen Schlaganfall. Mhm. Und die Mutter ist gestorben nach einem Sturz zu Hause. Da hatte sie einen Oberschenkelbruch und anschließend eine Lungenentzündung, ist dann gestorben. Da war sie 80. Also etwas Lungenentzündung später. Oder Lungenembolie, wissen Sie? Ich glaube, eine genau. Entzündung war das. Entzündung. Ja. Und mein Mann ist verstorben vor 3 Jahren. Der hatte auch einen Schlaganfall. Tut mir sehr leid, Frau Broxmann. Das war für Sie sehr schwierige Zeit. Ja, ja. Ja. Kommen Sie darauf gut? Ich habe Sie nicht verstanden. Kommen Sie kommen Sie recht darauf? Ja, also ja. Ich wohne alleine, aber ich komme zurecht und ich habe nette Nachbarn und nette Freunde. Da bin ich zufrieden. Ich habe 2 Kinder und die leben hier auch in der Stadt und wir haben guten Kontakt. Das ist in Ordnung. Ja, okay. Und was machen Sie vom Beruf? Ja, ich bin jetzt ja 68 Jahre alt und dann bin ich seit 2 Jahren in Rente. Mhm. Und ich habe früher im Büro gearbeitet, als Bürokraft. Bürokraft, okay. Sehr gut. Herr Broxmann, ich habe alle wichtigsten Informationen bekommen. Haben Sie noch Fragen oder gibt es etwas, das Sie mir sagen möchten? Ja, aber was glauben Sie, was das sein kann, so dieser starke Kopfschmerz? Der ist ja, also lange halte ich das so nicht mehr aus. Ja, die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auch Schlaganfall hin. Aber ja, das ist sehr früh für die etwas richtig zu sagen. Ja. Ja, ich brauche noch Untersuchung und noch einige weitere Prozeduren. Okay. Ich werde Sie über weitere Schritte informieren. Okay, gut. Danke. Dann ja, machen gerne. Ja. Nehmen Sie bitte Platz und warten Sie im Untersuchungsraum. Oder im Untersuchungsraum. Ja, mache ich. Ja. Okay, ja. Danke. Gut. Okay, Sie machen jetzt eine Zusammenfassung für sich. 5 Minuten? Ja. Ja? Okay. Okay. Dann sehen wir uns gleich. Gut. Ja. Danke. Hallo, Herr Aberarzt. Ich habe gerade eben eine neue Patientin aufgenommen. Und haben Sie Zeit für dies? Ja. Ja, es handelt sich um Frau Gisela Broxmann. Sie ist 68 Jahre alt, am 18.03.1943, 50 Jahre geboren. Ja. 67 Kilogramm schwer und 1,88 Meter. 66, Entschuldigung. Ja. Frau Braxmann stellte sich heute bei uns heute wegen seit 4 Stunden bestehender Kopfschmerzen. Und diese seien ganz akut aufgetreten und seitdem schlimmer geworden. Ja. Sie beschreibt als Schmerzen drückend und rausgehen. Ja. Diese Schmerzen seien ganz im Kopf lokalisiert und dagegen nehmen sie Paracetamol und Ibuprofen, aber sie haben keine Verbesserung gebracht. Okay. Und die Patientin klagt überall Visusverlust, Gleichgewichtsstörungen, Vertigo, Nausea und 3-mal Emesis. Anschließend beschreibe sie ihre Schmerz, die Intensität der Schmerzen als 9 bis 10. Diese Schmerzen seien sehr stark. Ja. Und sie haben nie bevor ähnliche Schmerzen gehabt. Ja, hat die Patientin eine Vorgeschichte? Hat sie Risikofaktoren? Ja, bei der Patientin sei arterielle Hypertonie seit 10 Jahren und Glykom bekannt. Ja. Und noch weitere Risikofaktoren ist ihre Alter, 68 Jahre alt. Ja. Und sie sei als Kind appendektomiert und vor 6 Jahren cholecystektomiert. Okay. Diese Operation. Ja, aber das ist jetzt, glaube ich, für die Akutdiagnose nicht so relevant. Ja, nicht relevant, ja. Hat die Patientin Bewusstseinsverluste gehabt schon? Nein, Bewusstseinsverlust, Fieber, neurologische Beschwerden, kardiologische Beschwerden wurden verneint. Okay, gibt es eine Trauma-Anamnese? Ist sie gestürzt in letzter Zeit? Ja, ich musste fragen, aber ich habe nicht gefragt. Okay, müssen wir noch klären. Ja. Haben Sie bei der Patientin den Blutdruck gemessen? Ich jetzt nicht, aber ich würde zuerst Monitor anschließen und Blutdruck Herzfrequenzen sehen, okay. Und wie schnell wie möglich eine EKG schreiben und danach eine Stroke-Unit überweisen. Ja, okay. Was ist denn Ihre Verdachtsdiagnose? Meine Verdachtsdiagnose ist Apoplex. Apoplex. Hat sie außer dem Visusstörungen und dem Schwindel sonst neurologische Ausfälle? Nein, keine. Nee. Kann es auch eine hypertone Krise sein? Ja, kann sein, ja. Okay. Meine Differentialdiagnose auch die Hypertension. Kann es eine Subarachnoidalblutung sein? Ja, sein. Okay. Kann das sein, ja. Kann es ein akuter Glaukomanfall sein? Ja, kann sein, auch, ja. Okay. Damit hätten wir so die Differentialdiagnosen gefunden. Ja. Sie haben vorhin, ich finde, das haben Sie gut berichtet. Ja. Auch gut die Fachbegriffe benutzt, die medizinischen Fachbegriffe. Ich finde es immer wichtig bei solchen Patienten mit solcher einer Akutsymptomatik. Sie haben die Patientin gefragt, brauchen Sie ein Schmerzmittel? Ja, aber ich würde als erstes immer dran denken. Ich glaube, das ist auch für die Prüfung wichtig, jetzt kurz zu sagen, Frau Brockmann, ich messe Ihnen als erstes jetzt gerade den Blutdruck und schließe Sie an einen Monitor an. Dann kann man schon mal sehen, wie hoch ist der Blutdruck. Ja. Und im Monitor können Sie zumindest schon mal sagen, Herzrhythmus ist okay. Das gibt der Patientin auch eine gewisse Sicherheit. Ja. Ja? Aber wichtig ist als erstes, bei so etwas würde ich immer den Blutdruck messen. Es kann ja eine hypertone Krise sein und dann müssen Sie eigentlich schon in der Ambulanz bei der Anamneseerhebung aktiv werden, indem Sie versuchen, den Blutdruck moderat zu senken. Ja, richtig. Durchaus geben durch Biotensinen und was es da alles gibt an Präparaten, sublingual, aber schonend den Blutdruck senken. Wenn Sie jetzt einen Blutdruck, sage ich mal, hätte von 230, 240 zu 120, dann müssten Sie ja möglichst in der Ambulanz noch tätig werden und nicht erst abwarten, bis Ihre Anamneseerhebung zu Ende ist. Dann sollten Sie gleich tätig werden, ne? Weil es dann auch ein Notfall. Und das andere beim Glaukom, ja, muss man in Erwägung ziehen, einen Glaukomanfall, ein akuter, der kann auch so diffuse Kopfschmerzen machen. Zumindest in die Differentialdiagnose mit Bedenken. Apoplex kann natürlich auch sein. Subarachnoidalblutung bei der Vorgeschichte, Risikofaktor Hypertonie. Aber wie gesagt, zuerst immer Blutdruck messen. Ja. Und das ist ja, ich würde in Praxis den Blutdruck messen, aber diese Prüfungssimulation ist immer so, muss man 20 Minuten Anamnese erheben muss. Deswegen. Vielleicht ist es so ganz kurz getan, um zu sagen, Frau Brockmann, während ich Ihnen Fragen stelle, messe ich Ihnen gerade Ihren Blutdruck und messe Ihren Sauerstoff und hänge Sie an einen Monitor. Das ist eine Sache, die dauert vielleicht eine Minute. Ja, ja, das ist eine gute. Dann haben Sie wichtige Informationen. Ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn Sie so etwas dann dem Oberarzt präsentieren, dass der Oberarzt auch sieht, es ist das Wesentliche schon mal gemacht worden, um jetzt nicht zu schauen. Wenn der Blutdruck normal ist, gut, dann kann ich jetzt erstmal sagen, habe ich jetzt erstmal Zeit, ich brauche jetzt noch nichts zu machen vielleicht. Ja. Aber wenn der Blutdruck viel zu hoch ist, dann würde ich schon gleich etwas unternehmen. Und zwar keine Schmerzmittel geben, sondern eben versuchen, den Blutdruck etwas schonend zu senken. Es geht jetzt ja nicht darum, mit was Sie das machen. Es ist jetzt keine Fachprüfung, sondern nur zu zeigen, ich mache jetzt kurze Akutdiagnostik, um dann weiter tätig zu werden. Ja. Aber die Umschaltung von der Anamnese in der Sprache der Patienten und jetzt zum Oberarzt mit den medizinischen Fachbegriffen, das haben Sie sehr gut gemacht. Ja, danke. Und ich glaube, das ist ja auch in der Prüfung gewünscht und gefordert, dass Sie das, dass Sie das möglichst stressfrei für sich machen können. Ja. Ja. Ja, meine Prüfung ist Montag. Ja, also insofern finde ich, versuchen Sie, in sich zu bleiben, ruhig zu bleiben. Ja. Und nicht zu lange Sätze zu machen, lieber den Satz dann beenden und einen neuen Satz, weil das wird gerade in Deutsch oft in der Grammatik immer schwieriger, wenn der Satz, je länger er der Satz ist. Ja, richtig. Ja. Wo haben Sie die Prüfung? Bei welcher Kammer? Düsseldorf, in Düsseldorf. Düsseldorf, ja. Da war, glaube ich, vor einigen Wochen auch schon jemand, eine Kollegin aus Krefeld. Ja. Sie hat bestanden? Bestanden, ja. Oh, sehr gut, sehr gut. Und Merve auch bestanden. Ja, sehr gut. Ja, alles gut, prima. Ja. Ja, also ich habe auch ein gutes Gefühl, dass Sie das gut hinkriegen. Ja, danke. Danke, vielen Dank. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Ja, danke. Und wenn es irgendwie noch Fragen